Vor St. Petersburg inspiziert ein Zar die Verlegung der letzten Gleiskilometer, die seine Stadt mit Warschau verbinden werden. Die Länge der Eisenbahnstrecke beträgt 1250 Werst. Das sind 1333 Kilometer. Im Hafen von Liverpool beobachtet ein Reeder die Bunkerung von 15.000 Tonnen Kohle für die Antriebsmaschinen des ersten Dampfschiffes, das mit diesem Vorrat die Welt einmal umrunden kann. Der Name des Schiffes ist Great Eastern. In Paris montiert ein Erfinder eine Maschine, die Gas verbrennt und die Explosionskraft auf einen Antrieb überträgt. Er nennt diese Maschine Gasmotor. Das alles geschieht im Jahr 1861. In einem Gasthof in der Nähe von Köln sitzt ein Handlungsreisender für Kolonialwaren en gros, Tee, Kaffee, Reis, Zucker, bis tief in die Nacht an einem Tisch über einem Stoß von Blättern, die er mit Notizen und Zahlen bedeckt. Der Name des Mannes ist Nikolaus August Otto. Fahren, fahren. Eine Reise durch die Geschichte der motorisierten Mobilität. Buch 1. Technik. Der Handlungsreisende im Gasthof nahe Köln ist ein aufmerksamer Leser von Zeitungsartikeln über die technischen Errungenschaften seiner Zeit. Er weiß von den Arbeiten vor Petersburg, von der immensen Größe des Great Eastern Dampfschiffes und von den Arbeiten des Herrn Jean-Joseph Etienne Lenoir am Gasmotor in Paris. Ihm gilt seine besondere Aufmerksamkeit, denn er ist der Meinung, solch eine Maschine, obwohl in Paris bereits erprobt und patentiert, sollte nach einem anderen Prinzip funktionieren. Nicht verdichten und arbeiten in einem Schritt und im zweiten dann Ladungswechsel, sondern erstens ansaugen, zweitens verdichten, drittens arbeiten, viertens ausstoßen. Vier Takte, nicht zwei. Der Handlungsreisende im Gasthof hat die letzten Berechnungen für solch einen Motor gerade abgeschlossen und beginnt mit der Planung, ihn gemeinsam mit einem befreundeten Mechaniker zu bauen. 3 Jahre später gründet er, inzwischen ganz zum Erfinder geworden, mit einem Partner in Köln das Unternehmen N.A. Otto und Compagnie. Die kleine Firma fertigt atmosphärische Gaskraftmaschinen von hoher Qualität. So hoch, dass sie bereits in ihrem 3. Geschäftsjahr auf der Weltausstellung in Paris mit einer goldenen Medaille ausgezeichnet wird. Ottos Gasmotor gerät damit ins Blickfeld zahlreicher Interessenten. Sie sehen darin eine willkommene Möglichkeit, alte, dampfgetriebene Ungetüme in ihren Unternehmen durch kleinere, mit weniger Aufwand zu betreibende Maschinen zu ersetzen. Otto und Compagnon liefert sie und steigt in wenigen Jahren zum größten Maschinenhersteller der Welt auf, wird in eine Aktiengesellschaft gewandelt und firmiert fortan unter dem Namen Gasmotorenfabrik Deutz AG, weil das Unternehmen in Deutz nahe Köln angesiedelt ist. Wir schreiben das Jahr 1872. In der Welt ist nun ein Geräusch zu hören, das es vorher nicht gab. Das Zeitalter der langsam stampfenden Dampfmaschinen hat die Schwelle in eine neue Ära überschritten. Die Vor- und Frühgeschichte der Wärmekraftmaschinen beginnt bereits 180 Jahre vor den ersten Ottomotoren. Der Franzose Denis Papin und der Engländer Thomas Savery erproben in den 1690er Jahren Modelle, die mit Dampf angetrieben werden. Es sind Experimente ohne praktische Anwendung. Zur praktischen Anwendung gelangt die Dampfmaschine erstmals 1712 durch Thomas Newcomb. Er baut für ein Kohlebergwerk in Staffordshire, England, eine mit Dampfkraft getriebene Wasserpumpe. Sie funktioniert zuverlässig. Weitere 60 Jahre später betritt der Schotte James Watt die Bühne. Er verbessert das Prinzip von Vorrichtungen, die mittels Dampf einen Kolben bewegen und diese Energie teilweise in mechanische Arbeit umwandeln, so entscheidend, dass Dampfmaschinen auf breiter Ebene Einzug in die Welt der Wirtschaft halten. Als Pumpen, Hebe und Antriebsmaschinen. Gleichzeitig erlebt auch die Mobilität des Menschen eine Revolution. Zum ersten Mal ist da eine Kraft, deutlich stärker und ausdauernder als die Muskeln von Mensch und Tier, in der Lage, große Lasten zu ziehen und über weite Strecken zu transportieren. Im Jahre 1804, Friedrich Schiller schreibt am Wilhelm Tell, Ludwig van Beethoven beginnt die Arbeit an der Oper Fidelio, Napoleon unterwirft Europa, nimmt der Brite Richard Trevithick die erste Dampflokomotive der Welt in Betrieb. In den Jahrzehnten danach werden ihr und ihren schnell verbesserten Nachfolgern viele tausend Kilometer Schienenstrecke gelegt. Das Dampfross verkürzt die Reisezeiten in Europa und Nordamerika dramatisch. Menschen und Dinge geraten auf eine Weise in Bewegung, wie es nie zuvor der Fall war. Gleichzeitig wirkt die Eisenbahn als Katalysator der industriellen Revolution, denn sie schafft die Voraussetzungen für die Entwicklung der Schwerindustrie. Nicht zuletzt, weil sie selbst einen gewaltigen Bedarf an Eisen, Stahl und Maschinen erzeugt. Der moderne Brücken- und Tunnelbau entsteht, um immer neue Bahnstrecken zu realisieren. Der rasant zunehmende Verkehr auf der Schiene beeinflusst schließlich auch die weltweiten Finanzmärkte. Die moderne Aktiengesellschaft ist eine Reaktion auf den enormen Kapitalbedarf der Eisenbahnprojekte, die kein privater Investor mehr alleine zu finanzieren vermag. Auch in Deutz läuft die Produktion auf Hochtouren. Um seine großen schweren Gasmotoren kontinuierlich zu verbessern, hat Nikolaus August Otto einen Mann in sein Werk geholt, der als besonders fähig, gründlich und vorausschauend gilt. Einen Mann, der großen Wert auf Perfektion legt und mit dem gerade Erreichten bereits am nächsten Tag kaum mehr zufrieden ist. Das Beste oder nichts, lautet sein Motto. Unsere Motoren laufen mit maximal 120 Umdrehungen pro Minute. Wir sollten in Betracht ziehen, einen Motor zu bauen, der wesentlich kleiner und leichter ist, mit viel höherer Umdrehung. Mein lieber Herr Daimler, Sie liegen mir mit diesem kleinen, leichten Motor schon lange in den Ohren. Und es hat sich nichts geändert. Der Sinn solch einer Maschine will sich mir einfach nicht erschließen. Sie wäre mobil. Wir bauen stationäre Maschinen. Sie treiben Mühlen, Förderbänder, Drehmaschinen, Bandsägen an. Diese Maschinen stehen dort, wo sie gebraucht werden. An Ort und Stelle. Ich sehe nicht, wozu sie mobil sein sollten. Ich spreche von einer ganz neuen Art von Motoren, die ganz... Ich habe genug von dieser Unterhaltung, Herr Daimler. Guten Tag. Das ist zum Verzweifeln mit diesem Dickschädel. Dreht sich um und geht zurück in seine Murksbude. Man könnte kleinere Motoren überall einsetzen. Zu Lande, zu Wasser, in der Luft. Überall. Man könnte sie in Kutschen, in Booten. Man könnte Luftschiffe bauen. Man könnte zum Beispiel... Nicht viel später verlässt Gottlieb Daimler die Gasmotorenfabrik Deutz AG im Zorn. Zieht sich mit dem begnadeten Techniker Wilhelm Maybach in sein Gartenhaus in Cannstatt nahe Stuttgart zurück, wandelt es in eine Werkstatt um und beginnt seine Vision einer selbsttätigen Fahrerei, befreit von Muskelkraft und Schiene, in die Tat umzusetzen. Es dauert eine Weile, bis die beiden einen Motor entwickelt haben, der ihren Vorstellungen entspricht. Die Probleme sind vielfältig. Von der gleichmäßigen, zuverlässigen Zündung über die Verdichtung bis zum geeigneten Treibstoff. Der wird schließlich in Form von Ligroin gefunden, einem Leichtbenzin. Erhältlich in der Apotheke, als Mittel zur Entfernung von Flecken aus Kleidung, Gardinen und Tischdecken. Hm. Die Geschichte der motorisierten Mobilität ist, neben der Entwicklung einer grundlegend neuen Form von Motoren, auch geprägt durch eine innovative Form der Zusammenführung bereits existierender Komponenten. Das Rad ist längst erfunden, die Straße, die Kutsche, die Lenkung, das Viertaktprinzip, alles schon da. Die frühen Pioniere erweisen sich als große Meister, viele dieser Komponenten so zusammenzufügen, dass etwas grundlegend Neues entsteht. Von besonderer Bedeutung ist dabei die zu diesem Zeitpunkt bereits 75 Jahre alte Erfindung des Karl Friedrich Christian Ludwig Freiherr Dreis von Sauerbronn. Freiherr von Dreis führt im Jahre 1812 in Mannheim ein Laufrad vor. Er nennt es Velociped. Es ist der Vorläufer des Fahrrads. Die Bevölkerung nennt es Knochenschüttler, weil seine eisenbeschlagenen Holzreifen die Fahrt auf den holprigen Straßen jener Tage zu einem zweifelhaften Vergnügen macht. Wir können, sagt die Behörde zu Mannheim, der von Dreisischen Fahrmaschine gar keinen wesentlichen Zweck beilegen, weil jeder Mann, der Füße hat, dieselben für seine Ortsveränderung weit besser auf eine natürliche Art gebrauchen kann. Und lehnt den Antrag auf ein Monopol zur Herstellung dieser Fahrmaschine ab. Sehr viel mehr wissen die Männer in Cannstatt mit der Erfindung anzufangen. Auf der Grundlage eines Velozipeds baut Wilhelm Maybach ein Zweirad und montiert den ersten zufriedenstellend laufenden Einzylindermotor hinein. 2 Jahre lang hat er Tag für Tag daran gearbeitet. Jetzt ist er bereit. 600 Umdrehungen pro Minute, 0,5 PS Leistung. Die 3 Kilometer lange Probefahrt zwischen Cannstatt und Untertürkheim gelingt problemlos. Das Knattern des motorisierten Velozipeds muss den Zeitgenossen absonderlich, nicht wenigen unheimlich vorkommen. Was da an einem Novembertag im Jahre 1885 so eigenartig lärmend an ihnen vorbeiruckelt, ist nichts weniger als das erste Motorrad der Welt. Doch der Begriff Motorrad existiert noch nicht. Die beiden Tüftler geben ihrem Gefährt den Namen Reitwagen. Höchstgeschwindigkeit 12 Kilometer pro Stunde. Mehr sind auf freier Landstraße behördlich nicht gestattet. Nach der Reitwagenprobefahrt ziehen Gottlieb Daimler und Wilhelm Maybach sich unverzüglich wieder in ihre Werkstatt zurück. Der Reitwagen war nicht Ziel, sondern erster Teilerfolg auf ihrem Weg zur Mobilität zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Einen ganz ähnlichen Gedanken verfolgt auch ein Mann in Mannheim, Besitzer einer Fabrik für Gasmotoren. Und beflügelt von der Idee, die Lokomotive auf die Straße zu stellen, um sie aus ihrer Zwangsläufigkeit zu befreien, zu entbinden von der eisernen Linie der Schiene. Alle Straßen nach allen Seiten, den ganzen Raum soll sie beherrschen. Auch dieser Tüftler, sein Name ist Karl Friedrich Benz, arbeitet auf der Grundlage des Velozipeds. Es soll aber nicht nur 2 Reifen haben, sondern ein richtiger Wagen sein. Er baut ihn um einen 4-Takt-Verbrennungsmotor herum und entwirft alle Komponenten selbst. Rahmen, Kupplung, Vergaser, Gangschaltung, elektrische Zündung und Lenkung. Die allerdings bereitet ihm einige Probleme. Erfolgt die Lenkung nicht, wie bei Pferdekutschen üblich, durch die Drehung der gesamten Vorderachse, das passt nämlich nicht zu seiner Konstruktion, müssen die Räder einzeln gelenkt werden. Dann aber beschreibt das äußere Rad einen größeren Kreisbogen um den Kurvenmittelpunkt als das innere. Die Räder müssen folglich unterschiedlich schnell drehen. Wie das zu bewerkstelligen ist, weiß er allerdings nicht. Noch nicht. Karl Benz wird das Problem zu einem späteren Zeitpunkt lösen. Jetzt aber umgeht er es, indem er seinem Wagen vorne nur ein Rad gibt. Nach 3 Jahren Entwicklungsarbeit steht schließlich ein komplettes, funktionstüchtiges Motorfahrzeug im Hof seiner Fabrik. 0,8 PS, 18 Stundenkilometer Höchstgeschwindigkeit. Gewagt schnell. Am 29. Januar des Jahres 1886 reicht er das Patent für dieses Fahrzeug ein. Das Datum gilt seither offiziell als der Tag, an dem das Automobil erfunden wurde. 5 Monate später und 7 Monate, nachdem der Reitwagen von Cannstatt erstmals durch die Landschaft knatterte, unternimmt Karl Benz mit diesem Patentmotorwagen Nummer 1 die erfolgreiche Jungfernfahrt durch die Straßen von Mannheim. Die Menschen bleiben auf der Straße stehen, staunen und schauen. Geht es mit rechten Dingen zu? Ein Wagen ohne Pferde, rennend und rollend? Wie ein Wunder pufft der Wagen die Straßen entlang. Stolz wie ein König steuert der Lenker. Stolz wie ein König grüßt er vom Sitze herunter zu den staunenden Menschen. Gottlieb Daimler und Wilhelm Maybach schrauben derweil seit Wochen an einer Pferdekutsche, Typ Américaine. Dunkelblau mit roten Zierstreifen, schwarzen Ledersitzen und Laterne mit Schein. Der Bescheid des Stadtschutzamtes. Replik an den Herrn Gottlieb Wilhelm Daimler zu... Hier. Gegen die beabsichtigte Verwendung der Dampfschäse innerhalb der Stadt ist nichts zu erwidern. Wir können starten. Dampfschäse? Für das, was wir hier tun, fehlt so manchem die Vorstellungskraft. Ich muss es mir auch immer wieder klar machen. Wir erfinden etwas, von dem kaum jemand ahnt, was es tatsächlich ist. Sehen Sie die Dampfschäse an, Herr Maybach. 1,5 PS bei 600 Umdrehungen. Wir werden brausen. Ich schätze ca. 16 Kilometer pro Stunde. Für ihre Ausfahrt haben Daimler und Maybach kein Pferd vor ihre Kutsche gespannt, wie das allgemein üblich wäre, sondern ihren Motor hineinmontiert. Also los, worauf warten wir? Bringen wir sie zum Staunen. Wie von Geisterhand geschoben, ruckelt die Chaise durch die Straßen. Vierrädrig. Reitwagen, Motorwagen und Motorkutsche sind erfunden.